Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, live zu hören aus den Studios von Tide auf dem Mediencampus hier an der Munzburg. Zu Gast heute im Studio, nicht zu Gast im Studio, sondern eine exzellente Moderatorin, Dirigentin, würde ich mal sagen, Dirigentin des Programms, Dramaturgin des Programms, so stelle ich sie vor, Leila Panter, herzlich willkommen. Muito obrigada, outrum, pelo convite. Alô, alô, queridos ouvintes da Rádio Mama Terra. Temos programa hoje super especial para vocês, em homenagem à abolição da escravidão no Brasil, que aconteceu no dia 13 de maio de 1822. E todos os anos, no dia 13 de maio, comemoramos no Brasil e no mundo essa vitória da abolição da escravatura. Ja, und unser heutiges Thema, das Sie uns ausgesucht haben, ist die Abschaffung der Sklaverei in Brasilien, die traditionell jeden 13. Mai gefeiert werden wird. Und in diesem Jahr haben wir zum 123. Mal gefeiert. Ja, das wäre schon Zeit. Letztendlich waren 300 Jahre Sklaverei in Brasilien. Es ist der Land, wo die Sklaverei am längsten gedauert hat. 300 Jahre war das. Und im Verhältnis dazu 123 Jahre existiert sie nicht mehr. Angeblich existiert sie nicht mehr. Angeblich. Und du sagst, das ist gar nichts. Es hat sich nicht viel verändert bis heute. Definitiv nicht. Und mit der Unterschiede jetzt sind nicht nur die die Sklaven, sondern alle Rassen. Und wir sind irgendwie Sklaven der Globalisierung, der Wirtschaftssystem, leider. Genau, so ist es nämlich. Die Abschaffung der Sklaverei vor 123 Jahren in Brasilien ist eine lange Zeit. Wir merken hier, wir Europäer vor allem, merken das also ganz deutlich, dass wir langsam, aber sicher auch in die Sklaverei gleiten durch die Globalisation. Das ist mal ganz klar. Aber ich denke, wir kommen noch auf dieses Thema zurück. Leila, was haben wir denn als erstes Stück? Was hast du als erstes Stück vorbereitet? O primeiro número que eu preparei para vocês, queridos ouvintes, é o Caetano Veloso, daquele CD maravilhoso que ele fez, o Livro, e é o Navio Negreiro. Und in diesem Lied wird die Geschichte erzählt, quasi der Sklaverei, der Schiff, Navio Negreiro, der Negreiro, das weiß ich nicht, ob das so eine Besetzung gibt. Anyway, wie die Sklaven, wie die afrikanischen Sklaven, Menschen ja, nach Brasilien gekommen sind, in deren Keller diese Schiffen unter sehr, sehr, sehr schlechte Bedingungen. Hören wir rein. Estamos em pleno mar. Era sonho dantesco, tombadilho. E das luzernas a vermelha o brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite. Regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz duras espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa, resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, e sedentas alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, na alma lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto que nem o leite do pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, Oxóssa do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Senhor Deus dos desgraçados, sei-me vós, Senhor Deus, se eu delírio, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, o tufão. E existe um povo que a bandeira empresta pra cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia. Silêncio, musa, chora, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte, brasas do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Que a brisa do Brasil beije e balança. Que a brisa do Brasil beije e balança. Que a brisa do Brasil beije e balança. Que a brisa do Brasil beije. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Live zu hören aus den Studios vom Mediencampus hier an der Lamundsburg. Zu Gast im Studio heute ist, nicht zu Gast, sondern die brasilianische Moderatorin, heute ist Leila Pantel. Herzlichen Dank für deine Unterstützung. Sie hat das erste Stück ausgesucht, und zwar von Caetano Veloso, O Navio, ja. Navio Negreiro. Navio Negreiro. In Zusammenarbeit und mit Unterstützung von Maria Bethânia und Carlinho Brown. Genau. E você gostaria de falar mais um pouquinho em português, Leila? Bom, posso falar que essa música é linda, conta mesmo a história dos negros de uma maneira maravilhosa que só o Caetano Veloso sabe contar, com a participação maravilhosa da Maria Bethânia e do Carlinhos Brown. A nossa segunda canção, como não podia deixar de ser, a nossa querida, amada Clara Nunes, com o canto das três raças. Ja, und das nächste Stück, was wir ausgewählt haben, ist von Clara Nunes, Cantos das Gesang von den drei Rassen. Porque eu penso que A música não tem fronteira, é universal. A música é sentimento, é amor, né? E não precisa entender o idioma que eu esteja cantando. O importante é a emoção. Tem uma música que eu canto que chama-se Canto das Três Raças. Eu gosto muito dessa música porque ela resume toda a formação da música popular brasileira, que foi a junção das três raças, o índio, o negro e o branco, que formou o brasileiro e formou a música popular brasileira. Fala do sentimento, de amor, de alegria. No quilombo dos palmares, onde se refugiou, fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Ein Hommage für Romão, du bist in Brasilien und das ist für dich von tiefen meines Herzen. Uma canção para o Romão, com a Mônica Salmaso, cantora paulista, um canto de Xangô. Ja, jetzt legen wir ein wunderbares Stück auf für den Moderator, brasilianischen Moderator Markus Romão, der zurzeit in Brasilien ist und seine Arbeit dort fortführt, um Radio Mama Terra Brasil aufzubauen. Ich grüße Sie natürlich von ganzem Herzen auch an dieser Stelle. Ja, in zwei Wochen wird er wieder hier in Hamburg sein, in der Breitenstraße, im Quilombo Brasil. Und ich freue mich schon riesig. Und ich glaube, viele hier in Hamburg freuen sich, dass er wieder zurückkommt. Ser o que eu sou, eu sou negro de cor, mas tudo é só amor em mim, tudo é só amor para mim. Xangô Agodô, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor em mim. Xangô Agodô, salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixá. Tem sete cores, sua cor, sete dias para a gente amar. Salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixá. Tem sete cores, sua cor, sete dias para a gente amar. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá, me faça sofrer, a me faça morrer, a me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá, Xangô Agodô. Que eu vim, sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor em mim, tudo é só amor para mim. Xangô Agodô, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor em mim. Xangô Agodô, salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixá. Tem sete cores, sua cor, sete dias para a gente amar. Salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixá. Sete cores, sua cor, sete dias para a gente amar. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá, me faça sofrer, a me faça morrer, a me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá, Xangô Agodô. Rádio Mama Terra 96.0 do seu rádio, aqui ao vivo de Mönchsburg in Hamburg. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Heute macht die Brasilianerin Leila Pantero den brasilianischen Part unserer Sendung. Es ist ein Kulturmagazin in zwei Sprachen. Ich möchte jetzt euch einstimmen auf das, was ich gleich einspielen werde. Und zwar am 13. Februar hier in Hamburg im Goldbeckhaus, am 13. Mai hier in Hamburg im Goldbeckhaus hat Eduardo Macedo eingeladen zu einem Konzert. Und zwar Eduardo Macedo, die Trio Café Brasil und Gäste. Es war eine dermaßen fantastische Sendung. Ich habe Ausschnitte daraus aufgenommen. Leila Pantero zum Beispiel war auch einer der Gäste. Und wie ich fand, nicht nur, dass die ganze Show in ihrer gesamten Dramaturgie exzellent war. Das Publikum war so begeistert. Das Goldbeckhaus, der Saal war komplett voll. Es war eine fantastische Stimmung. Und alle Musiker waren wirklich exzellent präsent. Leila, wie hast du das empfunden, dort zu sein, für dich als Künstlerin? Ah, eu adorei o convite, né? Porque eu nunca tinha me apresentado com o Eduardo Macedo. Já tínhamos feito uma música juntos, um samba enredo para a Escola de Samba Unidos de Hamburgo. Mas eu tive que ir ao Brasil e não pude participar. Ele apresentou a música sozinho. Enfim, dessa vez ele me convidou para cantar uma música dele, e que era em homenagem a uma brasileira, filha, neta de escravos, a dançarina mais antiga que já vive aqui em Hamburgo há muitos anos, hoje uma dama, a nossa mãe, como todos chamam, a Agostinha Hemper, mãinha. E eu tive a honra de cantar uma música que era em homenagem para ela. Foi muito bonito. Todo mundo ficou muito emocionado. Ja, also Leila hat es genossen, dort zu sein, und vor allem hat sie es sehr genossen, ein Lied gemeinsam mit Eduardo Macedo und mit Vado zu singen, und zwar eine Hommage, eine Ehrung an eine sehr bekannte, sehr geliebte Frau hier, Brasilianerin hier in Hamburg, die schon ganz, ganz, ganz, ganz lange hier in Hamburg lebt, nämlich Agostinha Hampel. Agostinha Hampel war anwesend. Ihr werdet das gleich in der Einspielung hören, ganz, ganz genau. Und ich bekomme eine Gänsehaut bekommen, wenn ich diese Einspielung noch einmal höre. So viele Gäste dort oder wie Zuschauer, Hörer eben halt auch Tränen in den Augen hatten, als das Lied gespielt wurde, und Agostinha so voller Glück und Freude alle sich bedankt hat. Hören wir mal rein. Dass die Sklaven frei waren, die Befreiung der Sklaven, war das letzte Land 1889. Und heute ist der offizielle Tag der Befreiung aller Sklaven. Und wir haben in Brasilien. Und wir haben auch gesehen, dass unter uns Brasilianer, die noch hier, ne, wir haben in unserer Familie noch Sklavenleute von unserer Familie noch kennengelernt. Miriam hat gesagt, die Uroma war noch im Leben, und sie hat noch. Das bedeutet, es ist unglaublich. Und das wäre so symbolisch, dieser Moment. Ich habe ein Lied von mir, das heißt Mein Gehirn. Und das habe ich in einem Moment gemacht, wo sehr bewegt Moment. Das war, ich war auf der Bühne, auf der Reeperbahn in Mein Knack da, der Tropical Brasil, und plötzlich fangen wir an, diese Melodie zu singen, und alle haben geguckt, was ist das, und haben die alle gemacht. Und in diesem Moment ist eine Priesterin in Brasilien gestorben, und das wusste ich überhaupt nicht. Das war ein sehr starker Moment. Wir haben in Hamburg eine Frau, die wir alle als Mutter hier, die Brasilianer sagen, es ist unsere Mutter, und das ist Agostinha Hampel. Agostinha ist heute hier Und das ist eine Hommage an Augustine in der Präsenz dieser Frau, die als 16, 17-Jährige nach Deutschland kam und sie hat mir erzählt, die Leute haben sie noch hier, weil sie waren in einem Kombo, ist eine unglaubliche Tänzerin, diese Frau, und als Kind gekommen, muss die Mutter auch mitkommen und die Deutschen haben sie noch angefasst und guck, ob es gemalt war. Weil so eine schwarze Frau war nicht zu sehen jeden Tag. Und Augustin symbolisiert für uns diese Mutter, die wir in dieser Land, die uns hier ja auch herzvoll akzeptiert haben. Und dieses Lied jetzt, es ist ein Hommage an Augustin. Bye. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Was wir eben gerade gehört haben, war ein Ausschnitt, eine Hommage an Augustinia Hampel, die hier eine Brasilianerin, die wie eine Mutter hier für alle in Hamburg lebenden Brasilianer gilt. Und das war ein Ausschnitt aus dem Konzert von und mit Eduardo Macedo im Goldbeck-Haus am 13. Mai diesen Jahres. Leila, was sagst du? Du warst selbst dabei, hast selbst mitgesungen. Estávamos todos muito emocionados com a presença da Augustinha, que infelizmente de uns anos para cá já não enxerga mais, mas continua uma guerreira de luz, vai sempre dançar, está sempre firme e é um exemplo de que a gente pode tudo que a gente quer. Ja, sie hat sie ist eine wirklich ältere Dame. Sie war eine großartige Tänzerin und während dieses ihr gesungen habt, ist sie tatsächlich auf die Bühne gekommen und hat mitgetanzt. An dieser Stelle möchte ich noch sagen, dass auch Miriam da Silva bei dieser Show, exzellenten Show dabei war und Moreira natürlich. Alle. Nicht zu vergessen. Alle. Ne? Wir waren sehr gut drauf. Aber in diesem Moment mit Augustinha war schon die Gesang pur Herz. Wir waren alle sehr tief getroffen mit die Einwesen von Augustinha. Nächste Lied? Ja, wollte gerade sagen, wie geht's weiter? Gut, geht's weiter. Então, vou falar português de novo para você, meu querido Romão. Uma coisa mais moderna, uma música paulista. Dann kann ich auch auf Deutsch sagen, der Itamar Assunção und Naná Vasconcelos. Ein Stück von Itamar Assunção, Cabelo Duro. Und o Itamar Assunção ist ein brasilianischer Schauspieler, Sänger, Komponist und ein Arrangeur. Und er war auch Urenkel von einem angolanischen Sklaven. Com vocês, Itamar Assunção e Naná Vasconcelos, num dos últimos CDs que o Itamar Assunção gravou, Cabelo Duro. Para você, Romão, beijo grande. Eu tenho cabelo duro, mas não com miolo mole. Sou afro-brasileiro, pô, é mulata minha pró. Eu tenho cabelo duro, mas não com miolo mole. Sou afro-brasileiro, pô, é mulata minha pró. Não vivo em cima do muro, da canga eu sou minha bola. É desaforo, eu não engulo. Comigo é o freguês que escolhe. Eu tenho cabelo duro, mas não um miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Sushi com chuchu misturo, que bebe com ravioli. Jope claro ou escuro, empada com rocambole. Tudo que é falso esconjuro, seja frank ou love story. Quanto a ter por seguro, tem sempre alguém que me acolhe. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou a brasileira. Mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou a brasileiro puro, é mulata minha prole. É com ervas que me cura, caso algum tombo me esfole. E se tratando de apuros, meu pai me xangou, me socorre. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Sou a brasileira, é mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas não tinha ouro mole, sou abrasileiro. É mulata pinga, eu tenho o cabelo duro, mas não tenho ouro mole, sou abrasileiro. É mulata pinga, Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, zeitgleich zu hören über www.tidenet.de. A minha, a sua, a nossa Rádio Mama Terra, ao vivo de Hamburgo. Você escutou o Itamar Assunção e o Naná Vasconcelos na música Cabelo Duro, no último CD que o Itamar gravou antes de fazer a sua passagem, que foi em 2003. Und jetzt... Awesome. Baby. Esta foi a voz da Joyce cantando Upa Neguinho, aqui na sua, na nossa rádio Mama Terra, ao vivo de Hamburgo. Ja, das war eben Joyce, die wir gehört haben mit dem Stück Upa Neguinho. Genau. Und ausgesucht von Leila Pantel, von der brasilianischen Moderatorin, die heute bei uns ist, Markus Romau, und normalerweise hier im Studio mit mir zusammenarbeitet. Er ist in Brasilien, er baut und arbeitet für Radio Mama Terra Brasil. Und wir machen hier unsere Hommagen für die ganze afrikanische Welt. Genau, so haben wir das heute für die Freiheit leben sollen. Frei leben sollen, alle frei leben sollen. Nicht, nicht nur in Brasilien, sondern auch hier in Deutschland, in Europa. Denn wir haben schon zu Anfang der Sendung gesagt, also Sklaverei, auch wenn sie abgeschafft ist, scheint sie nicht abgeschafft zu sein. Das hat man nicht mal in 123 Jahren in Brasilien geschafft, wie man immer wieder sieht, wenn man in dieses Land kommt. Sondern es fängt auch hier eindeutig an, hier in Europa die Sklaverei zu geben. Wenn im Rahmen der Globalisierung ist hier sehr, sehr viel, würde ich sagen, mehr als daneben gegangen. Es ist eine derartige Schieflage entstanden, eine wirtschaftliche, ökonomische Schieflage, erziehungsmäßige Schieflage entstanden, wenn man nur einmal bedenkt, wie die Verwaltung, die Behandlung von Hartz-IV-Empfängern hier in Hamburg, hier in Deutschland läuft. Viele Beispiele habe ich bisher gehört und es ist wirklich, dass diese Menschen überhaupt noch Mut haben, eventuell weiterzumachen, aus dieser Spirale, die nach unten geht. Also alle Achtung, wer das schafft, der kann sich also wirklich freuen, denn die, auch wenn die Wirtschaft sagt, die deutsche Wirtschaft hat sich verbessert, auch wenn die Arbeitslosigkeit gesunken ist und mehr eingestellt werden, aber Leute, Stundenlohn arbeiten wir hier? Teilweise gibt es Menschen, die arbeiten Vollzeit und bekommen trotzdem noch unterstützende Maßnahmen, Geld von dem Staat, um überhaupt überleben zu kommen. Da frage ich mich, da kann irgendwas nicht stimmen. Leila, wie findest du das? Furchtbar. Man kann eigentlich nicht viel mehr dazu sagen. Ne? Also, nur weitergehen und Kopf hoch. Wir machen dieses Programm für die Befreiung der Sklaverei. Stimmt. Über diese Befreiung der Sklaverei, die 300 Jahre in Brasilien stattgefunden haben, und für die Befreiung der Sklaverei, die immer noch in die ganze Welt herrscht. Kommen wir zu einer fantastischen Sängerin. Das nächste Stück ist von Leni Andrade und heißt Corrente do Samba. Quem vem faz favor de se anunciar. Entra na roda bonita, na luz da candeia, que a lua tá linda, tá cheia pra te iluminar. Tire esse quebranto, baixo santo, pode entrar. Sereia, mas não bandeia, corrente do samba não pode quebrar. Quem vem faz favor de se apresentar e assina seu nome no coro, no soro da veia, e canta seu conto na areia pra se anunciar. Falta pedra negra, juvenina no colar. O samba andeia, mas a corrente do samba é de aço e não pode quebrar. Cheguei o negro na goma pelo tambor vindo de Aruanda, trazido de além-mar. anunciar. Quem vem, faz favor de se anunciar. Entra na roda bonita, na luz da candeia. A lua tá linda, tá cheia pra te iluminar. Tira esse quebranto, baixo santo, pode entrar. Sereia, mas não bambeia, corrente do samba não pode quebrar. Quem vem, faz favor de se apresentar. Ensina seu nome no coro, no soro da veia. Canta seu ponto na areia pra se anunciar. Falta pedra negra, juvelina no colar. O samba meia, mas a corrente do samba é de aço e não pode quebrar. Cheguei o negro na cor, batendo tambor, vindo de Aruanda, trazido de Alemar. Sangrei no livro de ouro e me batizei com nome de samba. Favor me anunciar. Cheguei no negro da cor, batendo tambor, vindo de Aruanda, trazido de Alemar. Sangrei no livro de ouro e me batizei com nome de samba. Favor me anunciar. Cheguei, faz favor de me anunciar. Maravilhosa voz da Ella Fitzgerald, brasileira Leni Andrade, cantando uma música linda de um dos maiores compositores modernos atuais da música brasileira, que é o Altair Veloso, compositor, letrista, e a Leni Andrade cantando Corrente do Samba, aqui na sua, na minha, na nossa Rádio Mama Terra. Ja, Leila hat gerade so eben gesagt, Leni Andrade ist quasi die Ella Fitzgerald, die brasilianische Ella Fitzgerald. Ja, das ist wohl wahr. Sie hat wirklich eine erstklassige Stimme, wirklich wunderbar. Das nächste Stück, nein, das nächste Stück nicht, sondern zu jedem Radio Mama Terra gibt es natürlich auch einen Tipp und Termin. Und in diesem Fall ist das der Auftritt der Gruppe Maracatu, Nation Stern der Elbe, am 21.05. Um 16 Uhr, und zwar bei dem 30-jährigen Jubiläum der Koppel 66. Die Koppel 66 ist angeschlossen, ist ein Seitenweg der langen Reihe, und diesen Tipp habe ich bekommen von Tita de Rego. Sie hat in der Koppel 66 ihr Atelier schon seit ewigen Zeiten, so lange wie ich sie kenne, und sie hat mir diesen Tipp gegeben. Maracatu Nation Stern der Elbe wird am 16. auftreten, am 21.05. um 16 Uhr. An dieser Stelle möchte ich gerne noch sagen, alle Zuhörer, die unsere Wiederholungssendung hören, am Sonntag jeweils um 18 Uhr, die sind natürlich, da haben sie ein wenig Pech gehabt, das war's dann schon, aber vielleicht können wir auch Maracatu noch einmal später wieder einspielen. Das war's fast schon, wir sind schon fast am Ende unserer Sendung. Genau, então a gente está convidando vocês para ir no aniversário de 30 anos do Koppel 66. É uma galeria onde existem lá dentro várias galerias, inclusive a galeria da nossa querida artista plástica Tita do Rego Silva, e vai ter a apresentação da banda Maracatu Nation Externe de Herbe, que é um grupo de bailarinos que se apresentam caracterizados com as roupas de 1800, com esse ritmo maravilhoso que nós vamos mostrar para você agora na voz de Milton Nascimento, em homenagem aos reis e às rainhas do Maracatu. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung, eine fantastische Sendung, die ich hier gemeinsam mit Leila Pantau gemeistert habe. Leila, herzlichen Dank für deine Titel, deine Lieder, die du mitgebracht hast, vorgeschlagen hast und in einer fantastischen Dramaturgie hier eingespielt hast. É, ficou faltando a Clara Nunes, mas tudo bem. A gente toca ela no próximo programa. Ja, so ist das. Ich verabschiede mich von euch bis zum nächsten Mal in einer Woche um die gleiche Zeit. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch. Jeden Mittwoch 19 bis 20 Uhr. Ich verabschiede mich. Die deutsche Stimme von Radio Mama Terra. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Nós aqui da Rádio Mama Terra, a nossa Rádio Mama Terra, e vou deixar vocês com uma música instrumental do nosso querido Pixinguinha, que também era um negro, também era um descendente de escravos e um excelente componista e arranjador, maravilhoso clarinetista, o nosso querido Pixinguinha com Vou Vivendo, tocada pelo Bocato. Wieder 96.0.